endgültigen Festlegung der polnischen Westgrenze aufgefordert hatte. Dabei schwang indirekt auch Kritik an Bundeskanzler Helmut Kohl und der Regierung mit, die immer wieder Zweifel an der Endgültigkeit der Grenze aufkommen ließen. Regierungssprecher Dieter Vogel widersprach dem jedoch und meinte: Wir nehmen diesen Vorschlag der Bundestagspräsidentin mit allem Respekt zur Kenntnis, der der Bundestagspräsidentin gebührt. Ich sehe nur im Moment nicht, dass dieses die dringendste Sorge der Bundesregierung ist. Es kommt zunächst einmal darauf an, dass in der DDR freie Wahlen abgehalten werden, und auch eine danach gebildete Regierung ist ja zusammen mit der Bundesregierung dann noch lange kein gesamtdeutscher Souverän, der in eine endgültige bindende Erklärung abgeben könnte. Zu diesem Zeitpunkt erschien auch eine Mitteilung des Bundes der Vertriebenen, BDV, herausgegeben von Generalsekretär Hartmut Koschig. Der trieb einen Keil zwischen Kanzler Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Der FDP-Mann betreibe politische Falschmünzerei, hieß es, und bemühe sich panikartig, sich im Glanz der deutschland- und ostpolitischen Erfolge Kohls zu sonnen. Frau Süssmuths Vorschlag der gemeinsamen Erklärung erhielt vom BDV das Prädikat Totengräber Ostdeutschlands. BDV-Präsident Herbert Schaja sprach Frau Süssmuth genügende Sachkenntnis ab. Der FDP-Sprecher Hans-Rolf Göbel sagte daraufhin, die Attacken auf Genscher seien der lächerliche Versuch eines politischen Zwerges, den Außenminister madig zu machen. Der Streit eskalierte dann weiter, als sich der FDP-Vorsitzende Otto Graf Lambsdorff einschaltete. Lambsdorff warf Kohl vor, eine klare Feststellung in der Frage der polnischen Grenze zu vermeiden. Er meine, dass Kohl Rücksicht nehme auf einen Teil der vermuteten Wählerschaft von CDU und CSU und sich deshalb nicht festlegen wolle. Über eines müsse sich jedoch jeder im Klaren sein: Wer die endgültige Festlegung der polnischen Westgrenze erst entscheiden wolle, wenn beide deutsche Staaten zusammengekommen seien, sorge dafür, dass die Deutschen nie zusammenkämen. Ohne eine Entscheidung im Vornhinein zugunsten Polens würden die Partner in der ganzen Welt einer deutschen Einheit nicht zustimmen. Im Sturmlauf zur Freiheit, so hat man den Weg der Tschechoslowakei beschrieben. Alles fing an mit einem Ausbruch von furchtbarer Gewalt durch die Antiterroreinheiten der tschechischen Staatspolizei am 17. November 1989. 60.000 Prager Studenten aller Fakultäten hatten gewaltfrei eine angemeldete Demonstration begonnen. Sie wurden dann aber am Wenzelsplatz von der Polizei und diesen Antiterroreinheiten eingekesselt. Dass niemand bei den Schlägerbanden und der Gewaltorgie ums Leben kam, grenzt an ein Wunder. Die Prager Germanistikstudentin Petra Kaplova erinnert sich an die Demonstration. Da sind wir durchgegangen durch einen Durchgang, wo eigentlich der einzige Weggangspunkt war. An einer Seite, es war so ein, nicht breiter Durchgang, an einer Seite standen die Polizisten gemeinsam mit einer Kordon gegen eine Spezialtruppe gegen Terroristen. Die hatten rote Basken auf dem Kopf. Und die haben also die Leute, die durch diesen Durchgang gehen wollten, geschlagen. Ich wollte nichts sehen, deswegen hat mein Freund, mir die Augen zugemacht. Aber trotzdem habe ich einige Leute auf der Erde gesehen, die von Polizisten geschlagen wurden und alles Mögliche noch. Und ich bekam auch einige Schläge mit dem Knüppel, aber es war nicht so schlimm wie die anderen. Was weiter passiert, erfahre ich erst nachdem durch verschiedene Videos und auch durch die Freunde. Und zwar, dass auch ein Transporteur dabei war. Den habe ich zwar gesehen, aber noch nicht in der Aktion. Und der ist dann nachgefahren in diese Masse und die Leute gedrückt immer so zu der einen Seite, wo die Polizisten standen. Damit aber hatte das Regime den Bogen überspannt. Die Parteiführung unter Generalsekretär Jakisch und dem Prager Parteichef Stepan waren von Stund an diskreditiert. Dazu kam, dass sich neben Polen und Ungarn in diesen Novembertagen auch die Bevölkerung des nördlichen Nachbarlandes DDR selbst befreit und die Prager ja auch mitbekommen mussten, dass Tausende von DDR-Urlaubern in der deutschen Botschaft in Prag Zuflucht suchten und dann mit der Bahn in die Bundesrepublik ausreisen durften. Die Studenten wurden zur Vorhut einer die gesamte Bevölkerung umgreifenden Bewegung. Der Generalsekretär der tschechoslowakischen kommunistischen Partei Jakiš wurde am 23. November 1989 abgelöst durch Karel Urbánek, ein bis dahin völlig unbekannter Mann in der Parteiführung. Das Regime wagte nun nicht mehr, massive Polizeieinsätze gegen Demonstranten in Prag und in der CSSR insgesamt zu organisieren. Am 17. November vereinigten sich sämtliche oppositionellen Gruppen in Prag zum Občanské Forum, zum Bürgerforum, in der Slowakei, in Bratislava, am 19. November zum Komitee Verejnosť proti násiliu, Öffentlichkeit gegen Gewalt. Innerhalb von 10 Tagen schafften diese beiden Bewegungen es, die Volksmassen so zu organisieren, dass Partei und Staatsführung de facto abdankten. Es kam am 25. und 26. November zu den großen Demonstrationen auf dem Letner Namjestí, einem der größten Plätze in Prag. Es kommt zur entscheidenden Machtprobe zwischen dem David-Bürgerforum und dem immer noch Goliath-Staat und Partei am 27. November. Es kommt zum Generalstreik. Zwischen 12 und 14 Uhr stehen in der ganzen Tschechoslowakei sämtliche Räder still. Die Eisenbahnen, die Metro, die großen Betriebe, und zwar nicht nur in Prag. Das Fernsehen in der Tschechoslowakei hat in einer Konferenzschaltung alle großen Orte miteinander verbunden und berichtet 2 ganze Stunden über einen Streik, der sämtliche Städte und Großbetriebe erreichte. Die Arbeiter und die Bürger streiken nicht nur, sie demonstrieren in Großveranstaltungen für einen radikalen Wechsel in der Staatsführung. Am Abend bei der täglichen Pressekonferenz in den Katakomben der Laterna Magica, dem Theater in Prags Mitte, wo das Bürgerforum seine vorläufige Heimstatt gefunden hat, herrscht eine aufgeräumte Stimmung. Das Bürgerforum hat mit der Regierung gesprochen und den Rücktritt des gesamten Kabinetts erreicht. Es soll ein völlig neues Kabinett entstehen, in dem auch Nicht-Kommunisten und Fachleute Positionen bekommen werden. Das Bürgerforum ist so klug, den Streik vorerst abzublasen und auf Verhandlungen zu setzen. Es hat der Staatsführung bewiesen, dass es die Bevölkerung sofort wieder in einer Millionenzahl auf die Beine bekommt. Ich treffe in Prag einen der Sprecher der alten Bürgerrechtsbewegung Charta 77, den ehemaligen Außenminister Jiří Hájek, und frage, wie weit Gorbatschows Perestroika-Politik eine Voraussetzung für den schnellen Umschwung in Prag gewesen war. Man sollte nicht vergessen, dass die Zerschlagung des Prager Frühlings das gesamte Potenzial der tschechoslowakischen Gesellschaft gelähmt hat. Wir waren sozusagen die Ersten, die eine Art Perestroika unternommen hatten, und zwar als Ganze, einschließlich der kommunistischen Partei. Nun, der Schlag gegen diesen ersten Versuch war sehr, sehr stark. Man soll nicht vergessen, dass zum Beispiel, wenn man über die menschlichen Folgen denkt, dass eine halbe Million Kommunisten aus ihrer Partei entfernt worden sind, mit den Folgen, dass sie ihre Stellungen verlassen mussten. Andere Hunderttausende von Parteilosen waren in derselben Situation. Und das bedeutete alles eine Schwächung unseres wirtschaftlichen, kulturellen, intellektuellen Potenzials. Beinahe 200.000 Leute sind ausgewandert auf einmal, nicht? Die alle wurden dann durch gehorsame, wenn auch weniger qualifizierte Leute ersetzt. Deswegen ist unsere Gesellschaft in die Atmosphäre der Perestroika viel schwächer eingetreten als die anderen. Die anderen, nicht wahr, dort setzte schon vorher ein gewisser Reformprozess an. Bei uns wurde das alles zurückgehalten. Jeder Anschein wurde unterdrückt, im Keim erstickt, nicht? Und das hat dann die Situation so zugespitzt, dass wirklich die Ereignisse, die wir erlebt haben, so plötzlich an den Tag getreten sind. Das Bürgerforum hat zwei Bedingungen bis zum 10. Dezember gesetzt. Erstens sollte der Staatspräsident Gustav Husak bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, zurücktreten. Zweitens sollte ein neues Kabinett bis zum 10. Dezember gebildet sein, in dem die Position des Verteidigungsministers von einem Zivilisten, die Position des Innenministers von einem Nichtkommunisten besetzt sein sollte. Am 5. Dezember hat der Ministerpräsident Ladislav Adamec seine Kabinettsliste fertig. Sehr zur Enttäuschung des Volkes und des Bürgerforums. Am 6. Dezember sind wieder alle in Prag auf den Beinen. Es kommt wieder zu einer Großdemonstration auf dem Wenzelsplatz. Adamec muss resignieren. Der Staatspräsident Husák beauftragt den unbekannten Politiker aus der Slowakei, Marian Calfa, mit der neuen Kabinettsbildung. Das Bürgerforum wird von Calfa gebeten, Fachleute aus den eigenen Reihen zu benennen, die mit ins Kabinett gehen werden. So kommt es am 9. Dezember zur Bildung eines neuen Kabinetts in Prag. Es ist eine Sensation. Alle Forderungen des Bürgerforums werden erfüllt. Erstens, Gustav Husák kündigt seinen Rücktritt an. Zweitens, das Kabinett wird auf der Burg von ihm vereidigt. Drittens, Ministerpräsident wird Calfa, drei erste stellvertretende Ministerpräsidenten, deuten schon das Übergewicht der Nichtkommunisten an. Erster stellvertretender Ministerpräsident wird der Bürgerforumsexponent Walter Komarek, Leiter des Prognoseinstituts in Prag. Dritter Stellvertreter, mit der Aufsicht über die Staatspolizei betraut, wird der slowakische Politiker Jan Czarnogórski. Czarnogórski, Pressburger Rechtsanwalt, saß noch am 17. November im Gefängnis. Warum? Weil er am 21. August die slowakische Bevölkerung aufgefordert hatte, zum Gedenken an die Opfer der Warschauer Paktintervention Blumen niederzulegen. Er hatte also noch bis zuletzt Erfahrungen mit der Staatspolizei machen können, die er nun vom 10. Dezember an kontrollieren sollte. Czarnogórski wurde also am 10. Dezember von demselben Staatspräsidenten Husák als stellvertretender Ministerpräsident vereidigt, der nur Tage zuvor amnestiert hatte. Zweiter Stellvertreter des Ministerpräsidenten wurde Wladimir Dlohu, der ebenfalls aus dem Institut für Prognostik des Walter Komarek kommt. Er wurde Chef der Planungskommission. Neuer Außenminister wurde Jiří Dienstbier, Sprecher der Bewegung Charta 77 und dann des Bürgerforums, gelernter Journalist, der nach dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen entlassen wurde, lange Zeit im Knast saß und dann als Heizer arbeitete. Bis zum 9. Dezember war noch das Telefon auf höhere Weisung in der Wohnung des neuen Ministers Dienstbier abgeknipst. Neuer Wirtschaftsminister wurde Václav Klaus, der den versammelten Journalisten aus aller Welt in den Katakomben der Laterna Magica voller Optimismus gesagt hatte, wir schaffen das alleine. I think that Czechoslovakia, due to the cautious policy of our hitherto existing leadership. Díky velmi opatrné politice máme relativně lepší výchozí podmínky. Wir sind in keiner aussichtslosen wirtschaftlichen Situation. Wir brauchen nicht Hilfe und Almosen, sondern allenfalls Kredite. Denn auch in der Frage der Verschuldung ist unser Land besser, relativ besser dran, als die vergleichbaren Länder Osteuropas. The devastation of the domestic economy is not as dramatic as in some of these countries. A jak jistě víte, tak náš zahraniční dluh and as you certainly know, our foreign debt is relatively the smallest of all these countries. Aber die Bewegung des Sturmlaufs zur Freiheit war damit nicht am Ende. Die neue Regierung, Marian Calfa, gab am 19. Dezember bei ihrer ersten Regierungserklärung bekannt, ihr Kandidat für die anstehenden Wahlen eines neuen Präsidenten sei der Schriftsteller Václav Havel. Und man sollte ihn möglichst vor Jahresfrist wählen. Zu dem Zweck machte das noch immer nicht gewählte Parlament eine Verfassungsänderung. Denn nach der alten tschechoslowakischen Verfassung muss der Präsident 14 Tage nach der Demission des Alten gewählt werden. Da Husák am 10.12. abgetreten war, hätte das Parlament den neuen Präsidenten aller Tschechen und Slowaken bis zum 24.12.1989 wählen müssen. Nun aber wurde die Frist auf 40 Tage erweitert und der Tag der Wahl zugleich auf den 29. Dezember gelegt. Dann aber im traditionellen Vladislavski-Saal, auf dem Radschin, also der Burg, wo gewohnheitsgemäß die Wahlen aller Präsidenten der Republik der Tschechen und Slowaken stattgefunden haben. Die Studenten aber streiken weiter. Sie wollen den Streik bis zum heutigen Tage ausdehnen, weil sie ein geborenes Misstrauen gegenüber allen Verfügungen von oben haben. Eine Vertreterin der Studenten am 23. Dezember in der Philosophischen Fakultät. Den Streik führen wir so lange, bis der Präsident gewählt wird. Und dann beenden wir ihn, wenn es der Präsident ist, den wir fordern. Vorläufer der Bürgerbewegung und des Sturmlaufs war eine 100.000-fache Beteiligung an einer Wallfahrt nach Bratislava im März 1988. An einer von der katholischen Kirche veranstalteten Wallfahrt, die in der Forderung nach Religions- und Bürgerfreiheit gipfelte. Die Jahre vorher und dann noch einmal ganz intensiv nach dem 17. November wurde ein Priester der katholischen Kirche neben Václav Havel der Star der Bürgerrechtsbewegung, Václav Máli. Jan Sokol, Ingenieur und maßgeblicher katholischer Laie in Prag. Der Václav Máli ist ohne jede eigene Zutun ist zu einem Star geworden über die Nacht. Ja, das, aber der, das war wirklich so, so rein und klar. Der hat so überzeugend und so liebenswürdig gewirkt. Das macht einen ganz neuen Bild vom Priester. Ich will nicht sagen, dass alle so sind wie er, aber dass es wenigstens ein paar solche gibt, das ist eine große Hoffnung. Ich traf ihn dann noch, wie man ihn eben nur treffen kann, in der Pause der Sprechersitzung der Charta 77-Bewegung. Ich frage ihn, Václav Mali, ob jetzt die erste Hälfte der Revolution schon getan ist. Ich würde nicht sagen, dass eine Hälfte ist schon fertig, weil wir sind immer am Beginn. Das war fantastisch, diese Erweckung der Bevölkerung. Die Leute haben die persönliche Angst überwunden, das ist sehr wertvoll. Sie erlebten eine neue Sorte der Kommunität, der Kommunikation. Sie erlebten etwas, was allgemein ist. Sie haben nur die Privatsicht überwunden. Also das sind wertvolle Werte für die Zukunft. Aber jetzt beginnt die komplizierte Periode der wirklichen Veränderungen. Etwas anderes ist das, auf dem Wenzelsplatz in Tausenden von Leuten zu stehen und zu schreien. Aber man muss das jetzt ja nach Häusern und in die Arbeit überbringen und dort im Kampf fortzusetzen. Also jetzt ist eine sehr spielbare Periode des Überbringens dieser Laune aus der Manifestation in das normale Leben. Und es scheint mir, dass die Leute haben das verstanden. Sie veranstalten verschiedene Treffen, sie diskutieren, sie kritisieren die Fabrikenführungen, die Institutsführungen und so weiter. Also, sie sind jetzt mehr fähig, allgemeine Sachen zu reflektieren und in das öffentliche Leben einbezogen zu sein. Aber wie lange wird das fortsetzen und wie wird das fortsetzen, man kann nicht so leicht vorhersagen. Die Laune ist gut und der Mut, das zu machen, vorsetzt. Aber das ist nur Vorwegnahme weiterer Arbeit, weil jetzt müssen diese Veränderungen, die wir erlebt haben, in neue Gesetze einverkeptet sein. Die neue Regierung hat die Aufgabe, neue Gesetze zu schreiben, neue Gesetze in das normale Leben durchzusetzen. Und das ist nicht so leicht. Noch am 15. Oktober konnte Václav Havel, der heute neu gewählte Präsident der Tschechen und Slowaken, nicht einmal nach Frankfurt in die Paulskirche reisen, um den ihm verliehenen Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegenzunehmen. Noch am 29. November, also vor genau einem Monat, rieben die Journalisten sich in den unterirdischen Katakomben der Laterna Magica die Augen, als Havel und Dienstbier, Václav Klaus und Walter Komarek erklärten, dass sie eine totale Änderung von Regierung und Staatsspitze, die Auflösung der Betriebsmilizen, die Kontrolle der Staatspolizei und die Anerkennung der Intervention der Warschauer Pakttruppen als Aggression erwarteten. Nach nur 30 Tagen ist das alles Wirklichkeit geworden in diesem neuen Europa. Das war Hintergrund Politik. Heute ein Schriftsteller als Präsident. Die erfolgreiche Revolution der Tschechen und Slowaken. Wählte das Parlament der Tschechoslowakei ohne Gegenstimme jenen Mann zu seinem Präsidenten, der 1968 den Begriff des Sozialismus mit menschlichem Antlitz prägte, dessen Ideen und Anhänger 21 Jahre unterdrückt wurden. Und heute wählte das Parlament jenen Mann zum Staatspräsidenten, der mindestens ebenso wie Alexander Dubček als Repräsentant einer Republik gelten darf, die ihren aufrechten Gang nie verlernte. Fritz Pfeiffer beginnt seinen Bericht mit den Worten Václav Havels, des neuen Präsidenten der Tschechen und Slowaken. Ich verspreche Ihnen, dass ich unserer Republik freie Wahlen bringen werde. Und diese Wahlen müssen ordentlich und ruhig ablaufen, damit das saubere Gesicht unserer Revolution nicht beschmutzt wird. Kurz und schlicht war die Botschaft, mit der sich Václav Havel heute auf der Prager Burg zum ersten Mal als Staatsoberhaupt an seine Landsleute wandte. Havel, der gemeinsam mit seiner Frau Olga auf einem Balkon der Burg erschien, wurde von Tausenden von Menschen umjubelt und gefeiert. Vielleicht hatten viele eine längere Rede erwartet, enttäuscht zeigte sich aber niemand. Die bescheidenen Sätze ohne Pathos und ohne große Gesten charakterisieren diesen ungewöhnlichen Mann, von dem Tschechen und Slowaken so viel erwarten. Lang lebe der Präsident, lang lebe Václav Havel, rief die Menge den 53-Jährigen zu, der unmittelbar nach der Rede im Prager Veitsturm den Segen von Kardinal Tomaschek erhielt. Gott möge ihm helfen, so der Erzbischof, das Richtige zu tun, um die freie Entfaltung der Menschen zu ermöglichen. Dass bei dem Tedeum auch die kommunistischen Parlamentsabgeordneten waren, erfüllte viele Menschen hier mit besonderer Genugtuung. Havel war am Vormittag vom Parlament ohne jede Gegenstimme zum Präsidenten gewählt worden. Formell vorgeschlagen wurde er dafür ausgerechnet von einem Kommunisten, dem Regierungschef Marian Čalfa. Geleitet wurde die Sitzung von Alexander Dubček, dem legendären Führer des Prager Frühlings, der erst gestern zum Parlamentspräsidenten gewählt worden war. Havel hatte die Wahl Dubčeks zur Bedingung für seine Kandidatur gemacht. Wenn der Bürgerrechtler Havel in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit auftrat, wirkte er oft zerstreut und nervös. Als er heute seinen Amtseid ablegte, ohne das Versprechen übrigens, der Sache des Sozialismus treu zu sein, wirkte er dagegen selbstbewusst und entspannt, ja fast friedlich. Auch beim militärischen Zeremoniell, beim Abschreiten der Burgwache, spielte er gelassen mit, als ob er nie etwas anderes gemacht hätte. Václav Havel wurde in sein neues Amt fast gedrängt. Er hatte immer wieder betont, er sei Schriftsteller und wolle das auch bleiben. Schließlich ließ er sich doch noch überreden, in der Burg zu residieren. Wenigstens bis zu den nächsten Wahlen, also voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres. Wer ist dieser Mann, dessen Theaterstücke in dem, was man einst Ostblock nannte, nicht aufgeführt werden durften? Vor 53 Jahren als Sohn eines wohlhabenden Restaurantbesitzers geboren, wurde ihm nicht erlaubt, Kunstgeschichte zu studieren. Stattdessen Taxifahrer, Chemielaborant, Bühnenarbeiter, schließlich Dramaturg. Während des Prager Frühlings war er Vorsitzender eines Clubs unabhängiger Schriftsteller. Dann, als die Träume von einem liberalen Kommunismus an sowjetischen Panzern scheiterten, wurde er einer der wichtigsten Sprecher der Bürgerrechtsbewegung Charta 77, musste dafür mehrfach ins Gefängnis. So ändern sich die Zeiten. Der Verfemte, der Eingekerkerte von einst, wird mit den Stimmen derer, die ihn verfolgt haben, Präsident. Damit auch Oberbefehlshaber der Armee. Ein Staatsfeind wird Staatsoberhaupt. Präsident Havel, das wurde am Nachmittag bekannt, will Anfang kommender Woche Ost-Berlin und München besuchen. Wir gehen nach Rumänien. Eine Woche nach dem Sturz des Diktators Ceausescu scheint der Rat der Front der Nationalen Rettung, der jetzt den Staat führt, die Lage zu kontrollieren. Am Telefon in Budapest ist unser Korrespondent Gábor Kiszely. Können Sie das bestätigen? Ist es ruhiger geworden in Rumänien? Ja, unbedingt. Es ist ruhiger geworden. Am zweiten Tag des Standrechtes, das für den unerlaubten Waffenbesitz die Todesstrafe vorsieht, hat in Rumänien weitgehend Ruhe geherrscht. In der Hauptstadt waren keine Schüsse zu hören, in der Provinz, vor allem aber im Banat, ist es zu vereinzelten Zusammenstößen zwischen den Ordnungskräften und den Einheiten der Securitate gekommen. Auch in offiziellen Erklärungen, die die zunehmende Konsolidation immer wieder hervorheben, wird stets darauf hingewiesen, dass die von den fanatischen Angehörigen der Sicherheitskräfte weitere Anschläge erwartet werden können. Mit einem Umsturzversuch wird jedoch nicht mehr gerechnet. Das 11-köpfige Exekutivbüro des mittlerweile auf 145 Mitglieder ergänzten Rates der Front der Nationalen Rettung, das praktisch die Aufgabe des Staatspräsidiums wahrnimmt, hat heute die Abschaffung des Einparteisystems beschlossen. Auch der oberste Militärrat ist diesem Organ unterstellt worden. Die Post hat damit begonnen, die Abhörleitungen der Securitate von den Privatanschlüssen abzuschalten. Für die Besonnenheit der Bevölkerung spricht, dass sie dem Aufruf der Massenmedien, private Rache- und Vergeltungsakte zu unterlassen, im ganzen Land Folge leistet. Zu Wutausbrüchen kommt es aber, wenn Funktionäre des alten Regimes auf den mittleren und unteren Ebenen der Apparate von Partei und Verwaltung auf einmal als die tüchtigsten Verfechter der Demokratie auftreten. Die Führung hat heute nicht nur die unmenschlichen Energieverbrauchsbeschränkungen des vergangenen Regimes außer Kraft gesetzt. Im Sinne der jüngsten Maßnahmen entfällt demnächst der Zwangsumtausch für westliche Ausländer, die ab sofort auch bei Privatpersonen wohnen bzw. für Landeswährung Benzin kaufen können. Als erster ausländischer Politiker hat heute Ungarns Außenminister Gyula Horn der neuen Bukarester Führung einen Besuch abgestattet. Er unterstrich dabei, dass sein Land die territoriale Integrität und die Souveränität Rumäniens respektiere und versicherte Bukarest weitere Hilfe und Unterstützung auf internationalen Foren. Zugleich betonte er, dass die grundlegende Voraussetzung der Normalisierung des Verhältnisses beider Länder die Sicherung der Rechte der rund 3 Millionen zählenden Magyaren sei. Auf diesem Gebiet sind erfreuliche Fortschritte zu erwarten. Staatschef Iliescu präsentierte heute seinen ersten Stellvertreter, den ungarischen Oppositionellen Károly Király. Landesweit entstehen Nationalkomitees, die eine rege Tätigkeit entfalten. Und auf der unteren Ebene geht es folgendermaßen. Ein Rumäne sprach so in der Nähe der Grenze zu einem ungarischen Journalisten, den er umarmte. Wir lieben euch Ungarn, wir haben euch immer geliebt. Danke, Gabor Kisli. Als der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums heute von demokratischen Revolutionen sprach, dann meinte er die Umwälzungen, die wir in diesem Jahr in Osteuropa beobachten konnten. Über jene Umwälzungen habe ich vor der Sendung mit dem Osteuropa-Fachmann Wolfgang Leonhard gesprochen. Zunächst fragte ich Professor Leonhard, ob ihn das Tempo der Entwicklung in diesem Jahr überrascht hat. Das atemberaubende Tempo der Entwicklung hätte ich nicht vorausgesehen. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass man die scheinbare monolithische Einheit der Regime in Osteuropa und in der DDR nicht überschätzen soll, sondern immer an die Gegenkräfte und an zukünftige Reformen zu denken habe. Ich gebe aber gern zu, dass es so schnell und so weitreichend in einer so kurzen Zeit vor sich gegangen ist, das war auch für mich eine außerordentlich freudige Überraschung. Wo lokalisieren Sie den wesentlichen Faktor für den Umschwung? In allen Ländern, Sowjetunion, Polen, Ungarn, DDR, Tschechoslowakei und Bulgarien, war die tiefere Ursache, dass das bürokratisch-diktatorische System nicht in der Lage war, eine ökonomisch-technologische Entwicklung zu gewährleisten, ein immer größerer Abstand gegenüber den westlichen Industriestaaten, immer größere Probleme mit Versorgung, mit Lebensmitteln und Konsumgütern. Also es war der ökonomische Faktor, der das auslösende Moment war, aber keineswegs allein, denn es war auch eindeutig, dass das bürokratisch-diktatorische System nicht in der Lage war, die Aktivierung der Bevölkerung, die Teilnahme der Bevölkerung am politischen Geschehen zu gewährleisten, nicht in der Lage war, die ethischen, moralischen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und in dieser Hinsicht genügte eben eine Wirtschaftsreform nicht, sondern es musste eine totale Umgestaltung des gesamten Systems erfolgen. Welche Rolle spielt die personelle Veränderung in der Sowjetunion? Welche Rolle spielt Gorbatschow? Zweifellos haben die Reformen in der Sowjetunion unter dem Stichwort Glasnost, also öffentliche Meinung und Perestroika, Umbau des Systems, den Ausschlag gegeben dafür, dass nun auch in den übrigen Ländern des Warschauer Paktes, zunächst Ungarn und Polen und anschließend DDR, Tschechoslowakei und Bulgarien und letztlich, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, Rumänien, die großen Reformen begonnen haben. Es ist ganz eindeutig, dass Michail Gorbatschow nicht nur als der größte Reformer in der Geschichte der Sowjetunion, sondern auch als der größte Reformer in der Geschichte des Kommunismus eingehen wird. Er hat diese Reformen initiiert und damit ist er der entscheidende Reformer, selbst wenn auch in der Sowjetunion nicht wenige Kräfte heute meinen, dass er in seinem Reformeifer nicht schnell und konsequent genug vor sich geht. Wie stabil ist denn die Lage in der Sowjetunion, auch im Blick auf die Möglichkeit, dass Gorbatschow ja auch von einem anderen abgelöst werden kann? Der große Reformprozess ist in der Sowjetunion so weit vorgeschritten, vor allem auch im Bereich der Glasnost, Presse, Rundfunk, Fernsehen, Kultur, neue Einstellung zur Religion, die großen Massenbewegungen der Bevölkerung, dass ein totaler Rückschlag in solchen entsetzlichen Formen wie etwa in China heute in der Sowjetunion nicht als Gefahr vor uns steht. Wohl aber gibt es ernste Probleme im sowjetischen Reformkurs. Vor allem steht Gorbatschow vor der entscheidenden Frage, aktuellen Frage, so schnell wie möglich eine Verbesserung der Belieferung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Konsumgütern zu gewährleisten, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Bevölkerung allmählich wieder in die Passivität und Enttäuschung zurückfällt. Und zweitens den Nationalitätenkonflikt zwar nicht zu lösen, aber zumindest abzumildern durch weitreichende Reformmaßnahmen. Wenn dies Gorbatschow in den nächsten 12 Monaten gelingen würde, dann gäbe es grünes Licht für die weiteren Reformen. Die Reformen sind in einigen Ländern Osteuropas ja sehr weit fortgeschritten. Fangen wir bei denen an, die wohl am weitesten gekommen sind. Was wird das neue Jahr den Polen und den Ungarn bringen? Ich nehme an, dass die Demokratisierung in Polen und Ungarn sich stabilisiert und wir am Ende des Jahres 1990 echte pluralistische, rechtsstaatliche und demokratische Zustände in Ungarn und Polen haben werden. Allerdings befürchte ich, dass der wirtschaftliche Übergang, der Übergang von einem zentralistischen Plansystem zu einer, wenn auch begrenzten Marktwirtschaft, in begrenztem sozialistischen Sinne, vorübergehend doch sehr große soziale Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten zum Teil auch mit sich bringen wird und daher keineswegs leicht sein wird. In Bulgarien vollzog sich der Umschwung still und leise, fast unbemerkt von der westlichen Öffentlichkeit. Ein Zeichen großer Vernunft oder sehen wir hier Wendehälse in Perfektion? Ich würde sagen, dass es in Bulgarien zwar auch Wendehälse gibt, aber ich bin der Meinung, dass es nirgendwo in keinem der erwähnten Länder so viele Wendehälse gab wie in der DDR. In Bulgarien merkt man doch offene Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Kräften, wenn auch noch vorsichtig und in einer relativ vorsichtigen Form. Also ähnlich wie in der Sowjetunion treten dort unterschiedliche Gruppierungen und Strömungen relativ deutlicher auf. Aber ich habe die Hoffnung, dass Bulgarien, wenn auch nicht ganz so schnell wie die DDR und die Tschechoslowakei, aber doch erfolgreich den weiteren Reformkurs beschreiten wird. In der Tschechoslowakei kam der Wechsel rasch und gewaltfrei. An der Spitze des Staates stehen mit Havel und Dubček nun integre Persönlichkeiten. Kann ein solcher Wechsel überhaupt verarbeitet werden, ohne mit jenen abzurechnen? Und die Zahl geht ja in die Tausende, die für die jahrzehntelange Unterdrückung verantwortlich waren. In der Tschechoslowakei ist ja der Prozess besonders deswegen so schnell verlaufen, weil die Tschechoslowakei von allen Ländern über die größten demokratischen Traditionen verfügt, zwischen 1918 und 1938 und außerdem im Prager Frühling von 1968 eben den größten Reformversuch bisher in der Geschichte des Kommunismus vollzogen hat. Was die Frage der Verurteilungen früherer Funktionäre handelt, so glaube ich, dass es richtig ist, dass man dies in der Tschechoslowakei nicht an die Spitze stellt. Es kommt in erster Linie nicht auf die Bestrafung einzelner Personen des vergangenen bürokratisch-diktatorischen Systems an, sondern auf die Überwindung, über den Übergang zur Rechtsstaatlichkeit, zum Pluralismus, zu demokratischen Freiheiten und zu Menschenrechten und zur historischen Aufarbeitung der tragischen Vergangenheit, nicht aber eine Konzentrierung auf einzelne Personen, was meiner Auffassung nach von dem Hauptziel ablenken würde. Eine letzte Frage, Herr Leonhard, zu Rumänien, das unter Ceausescu ja zum Armenhaus wurde. Gibt es eine Hoffnung auf ein Ende der Gewalt dort und den Anschluss an den Rest Europas? Ich glaube, es gibt eine Hoffnung, wobei allerdings im Falle von Rumänien einige zusätzliche Schwierigkeiten zu erwähnen sind. Erstens, in keinem Land des Warschauer Pakts dauerte die Diktatur so lange und war so brutal wie in Rumänien, sodass dort Gefühle der Rache und Vergeltung eine sehr große, meiner Auffassung nach wahrscheinlich sogar zu große Rolle spielen wird. Und zweitens ist Rumänien das einzige Land, in dem die Oppositionsgruppen und oppositionelle Bewegungen kaum bestanden haben, sodass all dies erst jetzt nachgeholt werden muss. Soweit der Publizist Wolfgang Leonhard. Über die besondere Situation der DDR sprach ich in unserem Bonner Studio mit Detlef Kühn, dem Präsidenten des Gesamtdeutschen Instituts. An ihn zunächst die Frage, ob sich die überstürzenden Ereignisse voraussehen ließen. Im Grunde genommen war wohl jeder und ich auch darüber überrascht, dass das alles so schnell ging. Was waren die auslösenden Faktoren? Die Tatsache, dass Ungarn beschloss, seine Grenzbefestigung nach Österreich abzubauen. Ich war damals ehrlich gesagt gar nicht erbaut über diese Aussicht, weil ich befürchtete, dass dies unmittelbar dazu führen würde, dass die damalige SED-Führung ihren Bürgern die Reisen nach Ungarn untersagen würde und Ungarn wie ein westliches Ausland behandeln würde. Als das dann allerdings nicht eintrat, war es eigentlich klar, dass alles so kommen musste, wie es auch kam. Das heißt also, dass zuerst eine Fluchtbewegung über Ungarn in den Westen einsetzte und dass dann alle Dämme brechen würden. Wie stellen sich die Machtverhältnisse in der DDR heute an der Jahreswende dar? Das ist nicht ganz einfach zu beurteilen, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen sollte man sich allerdings, meine ich, vor dem Irrtum hüten, dass die SED, die traditionelle Partei des Herrschaftsapparates der letzten 40 Jahre, schon aufgegeben hätte und auf ihren Machtanspruch verzichtet hat. Sie haben zwar an der Verfassung Korrekturen vorgenommen, die ich allerdings nur für kosmetische halte. Entscheidend ist, dass sie offenkundig fest entschlossen sind, alle Reformen, die sie durchführen wollen, zu messen an dem Ziel des Machterhalts. Insofern also ist die SED, auch wenn sie jetzt ihren Namen erweitert hat, doch noch weit davon entfernt, eine demokratische Partei im traditionellen, im westlichen Sinne zu sein. was nämlich erfordern würde, dass man auch bereit ist, sich einer demokratischen Entscheidung zu unterwerfen und dann gegebenenfalls in die Opposition zu gehen. Ich glaube, hier werden wir bis zum Mai, bis es zu Wahlen kommt, noch mit verschiedenen Tricks und anderen Versuchen rechnen müssen, doch auf jeden Fall die eigene Macht zu stabilisieren und zu erhalten. Welche Rolle können die Blockparteien spielen? Weiterhin Partner oder auch Konkurrent der SED? Nun, sie versuchen sich offensichtlich als Konkurrenten zu profilieren und das ist ja sicherlich auch, glaube ich, ihre einzige Chance, die sie haben. Wenn sie weiterhin sich als Partner der SED betrachten, dann würde das in der Praxis bedeuten, dass sie im Grunde genommen sich von der SED nicht unterscheiden. Und dann werden alle diejenigen, die für den bisherigen Status eintreten, die für das Machtmonopol der SED eintreten, lieber Hans und nicht Hänschen wählen. Die Blockparteien, die früheren Blockparteien, muss man ja sagen, sind meines Erachtens durchaus nicht chancenlos, denn sie haben erstens einen Apparat zur Verfügung, worüber die neuen Oppositionsgruppen nicht verfügen können, und sie haben auch gewisse politische Erfahrungen. Und das macht sie durchaus bei den Wahlentscheidungen einigermaßen chancenreich. Wie ist die neue Opposition, die Bewegungen und auch die jetzt gegründeten Parteien einzuordnen? Meines Erachtens nähert sich bisher noch am meisten die SDP dem traditionellen Bild einer politisch handlungsfähigen Partei. Bei den anderen Bewegungen ist es doch so, dass sie ja zum Teil noch gar nicht einmal wissen, insbesondere gilt das für das neue Forum, ob sie sich als politische Parteien im klassischen Sinne etablieren wollen oder ob sie nur eine Basis für ausgedehnte Diskussionen sein wollen. Da werden sicherlich in den nächsten Wochen grundlegende Entscheidungen fallen müssen. Aber sie alle haben natürlich mit dem schrecklichen Handicap zu kämpfen, dass sie praktisch überhaupt keine Organisation und keinen hauptamtlichen Apparat hinter sich haben. Ich glaube, bei den Wahlentscheidungen wird der Organisationsgrad der zur Wahl antretenden Parteien gar nicht mal die entscheidende Rolle spielen. Denn viele Wähler wissen vielleicht noch nicht, wen sie wählen, aber sie wissen vor allen Dingen, wen sie nicht wählen wollen. Und das könnte auch den neuen Kräften eine Chance geben, wenn sie etwa über die elektronischen Medien, eventuell des Westens, es verstehen, dann ihre Botschaft an den Wähler heranzubringen. Welche Fragen bewegen die Bevölkerung in der DDR am meisten? Welche Fragen werden den Wahlkampf dominieren? Ich glaube, hier muss man sehr sorgfältig unterscheiden zwischen den Intellektuellen und sozusagen dem Mann auf der Straße. Bei den Intellektuellen in der DDR, wie übrigens auch im Westen, besteht eine gewisse Neigung, sich sozusagen anational zu verhalten, die nationale Frage tunlichst herunterzuspielen oder als Problem zu leugnen, andere Dinge mehr in den Vordergrund zu stellen. Und vor allen Dingen besteht dort eine Neigung, doch nochmal einen Versuch zu machen, einen humanen und zugleich effizienten Sozialismus in der DDR auf die Beine zu stellen. In der sonstigen Bevölkerung scheint diese Neigung in keinem Falle vorhanden zu sein. Vor allen Dingen die Arbeiterschaft hat eine Tendenz, so schnell wie möglich eine Situation herbeizuführen, die es ihr erlaubt, genauso zu leben und unter ähnlichen Bedingungen zu leben, wirtschaftlich und politisch, wie die Vettern und Freunde im Westen. Also die Frage der Einheit und die Frage der zukünftigen Wirtschaftsordnung doch im Mittelpunkt der Diskussion einer Mehrheit der Bevölkerung. Das, glaube ich, ist ganz sicher. Diese beiden Fragen, die ja auch eng miteinander zusammenhängen, werden die zentralen Themen des bevorstehenden Wahlkampfes in der DDR, aber wahrscheinlich auch übrigens in der Bundesrepublik sein. Zum Schluss, Herr Kühn, ein vielleicht gewagter Blick in die Zukunft. Erleben wir die staatliche deutsche Einheit noch in diesem Jahrhundert? Da bin ich ziemlich sicher, denn ich glaube, egal wie man emotional zu dieser Frage steht, schon aus wirtschaftlichen Gründen wird sie unausweichlich sein. Wie könnte ein solches Gebilde aussehen? Es wird sicherlich eine Föderation sein, das heißt also ein Bundesstaat, und insofern auch durchaus die Chance eröffnen, den einzelnen traditionell gewachsenen Landschaften der heutigen DDR Eigenständigkeit zu geben und eine Chance zur Entfaltung der historischen Gegebenheiten. Detlef Kühn, Präsident des Gesamtdeutschen Instituts zur Entwicklung in der DDR. Noch einmal zur Außenpolitik. 9 Tage nach dem Sturz des panamaischen Diktators Noriega durch Truppen der Vereinigten Staaten weigert sich die Nunziatur des Vatikans in Panama City nach wie vor, den von Washington als Rauschgifthändler verfolgten ehemaligen Armeechef des Landes herauszugeben. Die Fronten scheinen sich zu verhärten. In Rom war von einer rechtswidrigen Belagerung der Botschaft durch amerikanische, so wörtlich, Besatzungstruppen die Rede. Dem Nuntius in Panama, José Sebastián Laboa, der zwischen allen Stühlen sitzt, droht ein ungemütlicher Jahreswechsel. Aus Washington, Joachim Lenz. Solange Noriega in der Nunziatur bleibt, ist er vor Zugriff sicher. Es sei denn, er versucht, Monsignore Laboa als Geisel zu kidnappen. Für diesen Fall hat der Nunzius Amerikas Truppen schriftlich zur Befreiung ermächtigt. Will Noriega aber das extraterritoriale Gelände der Nunziatur verlassen, etwa um die Reise in ein Exilland zu beginnen, schützt ihn nichts vor dem Zugriff Panamas oder der dortigen amerikanischen Besatzungstruppen. Insofern ist keine Lösung denkbar ohne Washingtons Einverständnis. Washington, Präsident Bush hat es erneut bekräftigt, insistiert, dass Noriega vor einem amerikanischen Gericht sich wegen Drogendelikten zu verantworten habe. Der Vatikan findet im internationalen Recht keine Handhabe, die die Überstellung Noriegas an ein anderes Land gestattet, als das, auf dessen Territorium sich die Zuflucht gewährende Nunziatur befindet, also in diesem Fall ausschließlich an Panama. Panamas Verfassung wiederum gestattet nicht, einen Bürger des Landes einer ausländischen Macht auszuliefern. Die neue Regierung in Dara ist sich überdies nicht schlüssig, ob im Fall der Fälle sie sich wirklich trauen soll, mit dem schwarzen Peter Noriega selbst gestraft zu werden, dessen Anwesenheit in einem panamaischen Gefängnis für erhebliche Unruhe im Land sorgen könnte. US-Außenminister Baker und sein vatikanischer Amtskollege Casaroli verhandeln darüber ebenso wie die diplomatischen Vertreter beider Staaten in Panama, in Washington und in Rom. Am einfachsten wäre es, wenn Nunzius Laboa seinen unerquicklichen Gast einfach vor die Tür schöbe. Dann könnte Amerika zugreifen und Panamas noch schwache neue Regierung würde zur Seite schauen. Bislang wollten weder der Nunzius noch seine Vorgesetzten in Rom sich auf ein solches Verfahren einlassen. Auch wenn Laboa unwirsch erklärt, die Sache könne nicht ewig dauern, seine Residenz sei schließlich kein Hotel. Die Situation mag noch eine Weile festgefahren bleiben, wenn Washington von seinem Anspruch auf Strafverfolgung Noriegas nicht abrückt. Doch könnte Noriegas persönliches Schicksal unwichtiger werden, in dem Maße, als von Tag zu Tag Washingtons Panama-Operation stärker als respektabler politischer und militärischer Erfolg empfunden wird. US-Besatzungstruppen ist derweil gelungen, eine Schar von Noriegas ehemaligen Top-Gehilfen festzunehmen, darunter Mike Harari, einen Ex-Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes, der Noriegas Elite- und Terroreinheiten geschult hatte. An der Strafverfolgung Hararis ist zwar nicht Washington, dafür umso mehr aber die neue demokratische Regierung Panamas interessiert. DLF, kontrovers. Das Streitgespräch heute zur Sicherheitspolitik. Hier gibt es zur Jahreswende, folgt man Außenminister Genscher, Grund zu Optimismus. 1990, so wird Genscher nicht müde zu verkünden, müsse zum Jahr der Abrüstung werden. Sein Parteifreund Olaf Feldmann fängt damit schon an. Er sprach sich für eine Überprüfung des Projektes eines einheitlichen westeuropäischen Jagdflugzeugs des Jägers 90 aus.